Ja, Leute, die Sendung, der Titel Unsichtbare Mächte. Es geht um die sogenannten Verschwörungstheorien. Die Bezeichnung ist eigentlich, finde ich, korrekt. Es sind Theorien über Verschwörungen. Aber ganz anders als zum Beispiel bei Theorien über Wolkenbildung wird beim Thema Verschwörungstheorien einfach unterstellt, es gäbe gar keine Wolken oder auch Verschwörungen. Und die Theorien, die man da so spinnt, begründen sich also auf reiner Hysterie und Paranoia. Das ist, finde ich, recht erstaunlich, wenn man zum Beispiel sich die Bilderberger ansieht. Das ist also keine Family-Sitcom aus den 60ern, sondern ein Hotel in den Niederlanden. Das wäre jetzt auch noch nicht so erstaunlich, aber dort treffen sich seit 1954 Vertreter aus der Hochfinanz. Nein, nicht eigentlich dort. Dort fand 1954 ein erstes internationales Treffen statt von, wie gesagt, Vertretern aus der Hochfinanz, Wirtschaft und auch Politik, um dort also unter strengster Geheimhaltung über die Geschicke dieses Planeten zu beraten und zu entscheiden. So die Theorie. Das Treffen findet jedenfalls seither jährlich statt. Sehr prominente Teilnehmer. Kann man dann immer wieder nachlesen bei Alex Jones zum Beispiel. Der berichtet da also regelmäßig davon und steht mit seinem Megafon vor dem jeweiligen Fünf-Sterne-Hotel und schreit, you are evil. Ja, aber diese Treffen finden statt und sind auch wirklich so gut besucht, wie man munkelt. Die erste Frage, ist das alles nur Theorie? David Rockefeller zum Beispiel, ich glaube, der ist bei ihm Treffen dabei und ist vielleicht sogar der Chairman, keine Ahnung, sagte 1994 am 14. September vor der UNO zum Beispiel, all we need is the right major crisis and the nations will accept the new world order. Sicher richtig und sicher auch sehr verlockend, eine derartige Krise dann vielleicht vom Zaun zu brechen, wenn sie schon nicht von allein kommt. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die Finanzwelt in den letzten Monaten anschaut, dann kann man natürlich die Frage stellen, ist das wirklich nur Zufall oder Dummheit oder ist es vielleicht Programm? Ja, da gibt es sicher viele weitere Beispiele, wie Andreas von Rethi zu berichten weiß. Und er ist ja heute live zu Gast auf Crop FM und ich werde ihn jetzt gleich in die Leitung holen. Und dann geht's hier gleich weiter mit Andreas von Rethi und unsichtbaren Mächten auf Crop FM. Gast Andreas von Rethi war ursprünglich fokussiert auf Themen auf dem Gebiet Weltraumforschung. Er war unter anderem Chefredakteur des Astronomie-Magazins Star Observer. Und als Autor hat er in den vergangenen Jahren vor allem über Grenzphänomene und militärische Geheimprojekte geschrieben. Er ist unter anderem Autor des Bestsellers Geheimbasis Area 51 sowie vieler weiterer Bücher, wie zum Beispiel die Stargate-Verschwörung, Streng geheim, Die unsichtbare Macht. Buch, das sehr zu empfehlen ist, auch im Hinblick auf die heutige Sendung. Skulls and Bones, Illuminaten und Geheimakte Giza-Plateau, darum ging es in der letzten Sendung mit ihm. Und sein neuestes Buch, um das es unter anderem heute geht, hat den Titel Denn sie wussten zu viel. Und ja, über den Inhalt dieses Buches können wir ihn jetzt am besten gleich selbst fragen. Schönen guten Abend, Andreas. Ja, hallo Tarek, guten Abend. Ja, freut mich, dass wir nach einer ziemlich langen Pause wieder mal sprechen können. Verstehst du mich gut? Ich verstehe einigermaßen, ein bisschen leise ist es. Ich hoffe auch, man versteht mich. Das Wetter hat mich nämlich auch erwischt und deswegen wahrscheinlich ist die Stimme ein bisschen weg manchmal. Okay, na, wollen wir hoffen, sie hält für die nächsten 70 Minuten, denn das Thema ist natürlich sehr spannend und viele, und darunter zähle auch ich mich, haben sich schon sehr gefreut auf diese Sendung. Das freut mich wiederum, ich habe mich auch gefreut und bin auch schon ganz neugierig. Andreas, viele können oder wollen einfach nicht glauben, dass hinter den Kulissen der Weltpolitik Gruppen agieren, die erheblichen Einfluss ausüben, ich möchte jetzt einmal so umschreiben, und ja, vielleicht sogar eine Art Schattenregierung darstellen. Nun, du bist offensichtlich anderer Auffassung und spürst diesen Gruppen seit Jahren nach in verschiedensten Büchern. Aber was entgegnest du eigentlich jemandem, der das so überhaupt nicht glauben kann und einfach eher glauben will, dass das alles nur Dummheit, Zufall und Schicksal ist, was uns da so passiert oder was da eben in der Weltpolitik passiert? Ja, zuerst einmal ist es so, dass ich eigentlich dafür durchaus auch Verständnis habe, denn es ging mir ja ähnlich. Es war ja genau die gleiche Entwicklung. Man kommt da so schrittweise dazu und eigentlich so zu diesen Themen wie die Jungfrau zum Kind. Und das war im Grunde genommen so eine ganz logische Entwicklung. Wir hatten ja auch mal über Area 51 gesprochen, diese Geheimbasis. Und das allein, diese Fragen zu dieser Basis, was da eigentlich geschieht, das entstand eigentlich auch schon wieder vor dem Hintergrund der Dinge, die am Himmel beobachtet werden. Das war erstmal astronomisch, das Ganze astronomisch orientiert für mich. Dadurch, dass Fragen kamen auch, was wird sonst am Himmel gesehen, an merkwürdigen Dingen, die man eben nicht erklären kann. Das eine griff dann ins andere und bei der Area 51 ging es dann eben auch wieder weiter. Wer betreibt das Ganze und was stecken da für Gruppen dahinter? Und so rutscht man ein Stück für Stück rein. Und anfangs war ich auch, muss ich sagen, durchaus sehr skeptisch gewesen, wenn dann die Rede war von geheimen Gruppen und mit den merkwürdigsten Namen und Bezeichnungen und dass eine Machtelite vielleicht sogar auch noch da okkulte Riten aufführt zum Teil. Da fasst man sich zunächst schon an den Kopf. Deswegen, ich kann das sehr gut verstehen, dass dann auch die Skepsis groß ist. Und Stück für Stück, wie gesagt, wenn man dann tiefer in die Materie hineinschaut, dann merkt man einfach, das kann man nicht so von der Hand weisen. Da gibt es wesentliche Informationen, Zeugen, Material, historische Dokumente. Und es muss da nicht immer bis ins Okkulte hineingehen. Es reicht einfach schon, wenn man von Gruppen hört, wie beispielsweise Bilderberger, Trilateralkommission oder Council on Foreign Relations und so ähnlich. Und zunächst einmal denkt man auch, das ist alles Verschwörungsbereich, bis man sieht, da gibt es ja sogar eigene Publikationen und es wird gar nicht abgestritten. Nur läuft es dann doch vieles unter dem Siegel der strengsten Geheimhaltung ab und das macht dann natürlich sofort neugierig. Und ich denke, vielen wird es dann so gehen, die erst einmal skeptisch sind und sich dann auseinandersetzen. Und wenn man ein bisschen hartnäckig ist, wird man schon sehen, dass das Ganze eben nicht von Hand zu weisen ist. Das heißt, du bist da irgendwo reingeschlittert, so wie du auch auf das UFO-Thema irgendwie aufmerksam wurdest zuerst und dann einfach Hintergründe ausgeforscht hast und dann einfach festgestellt hast, da gibt es gewisse Gruppen, da gibt es gewisse Interessen. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel Lobbys anschaut, so ein Thema Verschwörungen, das haben wir letztens Gedanken drüber gemacht. Was macht ein Lobby? Ein Lobby ist eine mächtige Gruppe, die also als Politikerflüsterer agieren und die eigentlich quasi unter der Hand Politik machen und lustigerweise dann entweder überhaupt die Besitzer jener Konzerne sind oder von diesen bezahlt werden, die dann die Nutznießer einer neuen Politik oder einer neuen Regelung sind. Ist das jetzt eine Verschwörung? Ja. Absolut. Ich denke auch, vor aller Augen. Das ist an der Tagesordnung, ne? Es steht an der Tagesordnung. Wir sehen es eigentlich alle. Und wenn man natürlich die Augen verschließen, was soll man dann noch tun? Und da sage ich immer, die Offenheit ist das Wichtige. Ich meine, man muss ja nicht blind alles gleich glauben. Man muss ja nicht das alles hinnehmen und sagen, okay, also was weiß ich. Es gibt ja unheimlich viel auch, was auf dem Internet kursiert an Verschwörungsliteratur ungeprüfter Art. Und man muss natürlich den Einzelfall anschauen, man muss das schon überprüfen und es gibt teils wirklich hanebüchene Geschichten auch. Da muss man schon ein bisschen differenzieren und das, ich meine, gut, es mag auch Absicht sein, das weiß ich nicht. Manche, die vielleicht wirklich sogar, ja, dafür zuständig sind, das Thema lächerlich zu machen oder dass es in den großen Medien geschieht, dieses Thema lächerlich zu machen, um da gar nicht, ja, das weiter aufkommen zu lassen, auch in einer ernsthaften Diskussion. Aber im Grunde genommen, ich glaube, die Offenheit ist das Wichtige, dass man die Dinge ernsthaft erwägt und dann kann man immer noch sehen. Ja, das würde ich auch so sehen. Ich habe da gerade ein Zitat auch vorgelesen am Anfang. David Rockefeller hat also angeblich muss ich jetzt sagen, weil ich es jetzt nicht selber völlig nachgeprüft habe, wie alles oder vieles, über das wir heute sprechen, weil ich dazu einfach nicht die Zeit habe. Aber so hat er also gesagt, 1994 vor der UNO, man bräuchte nur die richtige Krise oder eine Krise, um also diese New World Order da durchzusetzen. Hast du von dieser Aussage schon mal was gehört? Ja, doch, also das hat er am 23. September 1994 gesagt, und zwar vor dem US Business Council, also eigentlich dem Geschäftsrat, würde ich das jetzt übersetzen. Und das ist also belegt und es entspricht ja auch diesem Fahrplan eigentlich, dieser Idee. Es ist, sieht man immer wieder, es ist auch in den USA oft so, wenn man das sich anschaut, es ist oft so, dass es, man könnte fast von einer Angstnation sprechen. Man schafft öfters mal gigantische Ereignisse, die eine Traumatisierung der Bevölkerung auch bewirken, die aber dann eine unheimliche Geschlossenheit nach sich ziehen, die natürlich auch für den Präsidenten und für politische Entscheidungen unheimlich wichtig sind. Das sind Dinge, was weiß ich jetzt, wenn wir vom Kennedy-Mord sprechen, wenn wir vom Pearl Harbor sprechen und denken wir dran, was Bush der Zweite direkt nach den Attacken von 9/11 gesagt hat. Er hat ja auch gesagt, das ist das Pearl Harbor des 21. Jahrhunderts. Und es ist eine Aussage, da ist viel Zynismus auch drin, weil beides waren hausgemachte Ereignisse, hausgemachte Katastrophen mit bestimmter Zweckgebundenheit. Und das muss man natürlich auch erstmal verarbeiten. Das sind auch wieder diese Aspekte, die eigentlich ja wiederum unheimlich schwierig für diejenigen zu verstehen sind, die sich da noch nicht auseinandergesetzt haben damit. Und viele, die dann Skeptiker sind, können durchaus dann, wenn sie sich zum Beispiel eben wie Anthony Sutton auch, der sich mit Garland Bones so intensiv auseinandergesetzt hat, dem auch Material dann zugespielt wurde, die sehen dann plötzlich, dann werden die Augen geöffnet und ihr ganzes Weltbild kippt. Ich habe jetzt dann notiert gehabt, am 14. September soll er das gesagt haben, David Rockefeller, du hast gemeint, am 23. Ja. Ist ja auch völlig wurscht. Also, aber mir liegt also die Zahl vor, aber es ja. Ist manchmal auch wirklich so, also da gibt es dann immer wieder mal gewisse Abweichungen auch in den Angaben und man kann noch so viele Quellen haben und vergleichen und ist also nicht immer ganz, geht, ist nicht immer ganz konform, aber mir liegt es ziemlich sicher vor, dass der 23. September war. Ja, es geht ja auch eher jetzt um die Aussage. Aber eben, es geht um die Aussage und die ist ja beachtlich. Wenn er es wirklich so gemacht hat, ja, ist sie beachtlich, denn wir erleben ja gerade eine Finanzkrise, deren Ende noch völlig unabsehbar ist. Also inzwischen, glaube ich, wiegen sich schon wieder einige in Sicherheit. Ich meine, es ist ja okay, wenn nicht alle völlig in Panik ausbrechen, aber ich glaube, das dicke Ende kommt noch, aber hoffentlich irre mich da. Aber glaubst du denn, dass angesichts deriger Bestrebungen, die teilweise auch artikuliert werden, dass das alles nur Zufall ist und dumm gelaufen, oder? Also sicherlich, also alles wird nicht steuerbar sein, aber man kann sich gar nicht vorstellen, auf was alles dann doch eben gesteuert wird, wie auch die Ölkrise von 1973 ja wirklich absolute Planung war. Beschlossen auf dem Bilderberg-Treff in Sassier-Baden 1973, müsste man jetzt weiter ausholen. Aber jedenfalls ist es so, dass auch jetzt, wenn man sich eigentlich anschaut, wer dann wieder die Profiteure nach diesen Großereignissen sind, nach diesen Katastrophen, dann ja, wundert man sich oder man wundert sich eben nicht. Ich meine, das sind jetzt zum Beispiel eben solche Dinge, wenn man sich fragt, wer zum Beispiel dann auch Lehman Brothers gekauft hat. Da stecken plötzlich diese alten, gigantischen Monopolisten dahinter. Das ist im Prinzip, man muss es beim Namen nennen, das JP Morgan, Rockefeller Morgan Komplex. Also von daher, ich bin nun kein Wirtschaftsexperte, um Gottes Willen, aber man bekommt doch ein paar Dinge mit und wenn man dann sowas sieht, diejenigen, die dann eigentlich das Geld wieder auf ihre Seite ziehen, das Kapital, und die dann immer noch in der Lage sind, das zu tun, die Stück für Stück dann wieder einverleiben, wenn solche Krisen bevorstehen oder schon mitten im Gange sind, dann hat man schon das Gefühl, dass es einfach die alten Kräfte sind, die wieder am Ruder sind und die wieder auf etwas hinstreben, hinzielen. Ja, mir kommt also überhaupt vor, dass also diese Finanzkrise, was da irgendwie passiert, ist so eine globale Konzentration. Es kaufen, also ich meine, man kriegt jetzt riesige Konzerne für ein Butterbrot quasi nachgeschmissen auf der Börse oder es ist ein guter Zeitpunkt einzukaufen und ich glaube, was da passiert ist, vor allem, dass sich diese Megakonzerne, dass die wie ein schwarzes Loch noch mehr aufsaugen und sich da irgendwie, ja, verselbstständigen, haben sie sich schon lange, aber weißt du, was ich meine? Also mir kommt vor, was da jetzt passiert, ist vor allem eine Machtkonzentration. Sie, ja, das sind ja auch schon lange einfach die großen Betreiber eigentlich der Politik, weil die stehen ja nun mal dahinter. Die Politiker, die stehen im Vordergrund und verkaufen das Ganze. Aber im Grunde genommen werden die Entscheidungen ja doch woanders getroffen. Ist eine alte Geschichte, ist natürlich jetzt nur nichts Neues, wenn man das so sagt. Es ist nichts Neues, aber mir kommt vor, es beschleunigt sich jetzt, das wollte ich eigentlich sagen, durch diese Krise. Also durchaus, ja. Es ist natürlich dann immer vor solchen Großereignissen, dass dann eigentlich so skaloppierend wird. Ne? Und wie gesagt, ich meine, das sieht man ja, die alten Kräfte existieren heute noch. Was für ein Großereignis meinst du da? Nein, ich meine generell über die Geschichte hinweg sieht man eben immer wieder, dass also diese großen Einschnitte, die historischen Einschnitte, dass da durchaus immer wieder auch gesteuert wird von bestimmten Gruppierungen. Ja, das würde mir jetzt auch nicht überraschen. Es würde mich eher überraschen, fast wenn es anders wäre. Eben. Eben, das ist ja das. Dein neuestes Buch heißt Denn sie wussten zu viel. Darin geht es vor allem auch um ungeklärte Selbstmorde von allzu neugierigen Investigatoren, von Journalisten, von Mikrobiologen. Was hat es denn da so auf sich damit? Vor allem geht es eigentlich ja um Todesfälle, die sich gehäuft hatten, auch nach dem 11. September im Umfeld auch. Es wird so viel gemordet oder selbst gemordet, um es mal so zu sagen. Also noch während der Arbeit am Buch ging es schon natürlich wieder weiter in der Richtung. Ich habe dann das Ganze eingeengt eben. Ich hatte schon die unsichtbare Macht im Jahr 2002 etliche Fälle angesprochen, wo es auch um Juristen ging, um Journalisten ging, die auf merkwürdigste Weise zu Tode gekommen waren. Und es gibt ja immer wieder solche Serien auch von Todesfällen in einem bestimmten Bereich. Denken wir mal zum Beispiel wegen der SDI, Star Wars Initiative, da die Wissenschaftler, die dann in den 80er Jahren reihenweise ums Leben gekommen sind, auf teils unglaubliche Weise. Dann eben jetzt auch diese Wissenschaftler, die Serie der Mikrobiologen. Es ist ein ganz frischer Fall auch gewesen, während der Konzeption des Buches am 29. Juli dieses Jahres ist eben der Wissenschaftler Dr. Bruce Ivins, ein ganz führender Mikrobiologe in den USA, der auf Fort Detrick tätig war. Das ist also eine riesige Ostküstenanlage, also gigantische Labors in der Mikrobiologie, biologische Waffen, natürlich rein defensiv, ne, wie man sagt, Antragsforschung, also Milzbranderreger. Und hier war der eben in führender Funktion tätig. Und der soll sich eben auch das Leben genommen haben. Es gab ja dann Ermittlungen. Es war durch diese Serie von Antragsbriefen. Es war eine Woche nach dem 11. September, dass doch die ersten Briefe aufgetaucht waren bei Zeitungsredaktionen in den Medien, die eben mit Antrax verseucht waren, mit den Milzbranderregern. Und da noch ein paar Wochen drauf ist es ja dann in der zweiten Welle nochmal passiert. Da wurden dann auch zwei Politiker angeschrieben mit dieser verseuchten Post. Und es gab also ungeheuerliche Ermittlungen des FBI, die erstmal ins Nichts führten. Und natürlich war es zunächst einmal auch so, dass man eigentlich einen fantastischen Effekt hatte nach außen hin. Terror geht also weiter auf einer ganz anderen Ebene. Die Traumatisierung hat weiter stattgefunden. Und der Krieg gegen den Terror, das war ja wirklich damals richtig zementiert worden. Und wir sind uns ja einig, dass der 11. September ein hausgemachtes Ereignis gewesen ist. fast eine hausgemachte Katastrophe. Und ich sage zumindest einmal, also so wie es in den Nachrichten präsentiert wurde, war es sicher nicht. Davon gehe ich jetzt einmal aus. Wie es wirklich war. Ja. Bitte? Ja, wie es dann wirklich war, ist eine komplizierte Sache wahrscheinlich, aber ja. Ja, so wie es uns offiziell gesagt wird, natürlich war es keine Ausgabe, ganz klar. Aber wenn wir dann eben schauen, auch diese Antragsattacken dann, da hat sich dann auch, das wusste man auch von vornherein, dass man das nicht lange verbergen kann, dass solche, dieses hochspezialisierte Prozesse nötig waren, um dieses Pulver herzustellen. Und das führte dann auch die Spur natürlich in Richtung von regierungseigenen Labors, vor allem eben Fort Detrick und auch diese unheimliche Anlage Duckway Proving Ground in Utah. Das ist eine ganz abgelegene Region dort und also auch hochgefährliches Material, wurden auch also teils wirklich verwerfliche Tests damit durchgeführt. Nun, das führt jetzt zu weit, aber jedenfalls hatte man den Kreis der Verdächtigen immer mehr eingeengt. Und auch das muss ich jetzt abkürzen, ist eine ganz lange Geschichte. Nur man hatte schließlich dann also diesen Dr. Bruce Ivins ins Visier genommen, hat gesagt, ein paranoider Wissenschaftler, der eben diese Antragsbriefe dann im Labor vorbereitet hat und selber dann verschickt, also an Zeitungen und Mitglieder des Kongresses. Da muss man sich mal vorstellen, der Mann hat bis kurz vor seinem Tod in diesen Labors gearbeitet, Hochsicherheitslabors, P3-Level, und der hat also angeblichen Verstand verloren gehabt und trotzdem, es gibt ja ständige Überprüfungen, auch Gesundheitszustand, die müssen Formulare ständig ausfüllen und werden untersucht. Ja, und der soll da einfach überall Zugang gehabt haben und das so einfach machen können. Und da gibt es so viele Merkwürdigkeiten an diesem Fall Ivins. Der ist also am 27. Juli bewusstlos in seinem Haus aufgefunden worden, hat sich angeblich mit Schmerztablettenkombination vergiftet, wurde dann ins Frederick Memorial Hospital eingeliefert und war 2 Tage später tot. Und seitdem stellt also das FBI ihn als den einzigen Antragskiller hin, als den einzigen Verantwortlichen für diese Tat. Und in Wirklichkeit, da passt also sehr, sehr viel nicht zusammen. Ja. Und im Grunde genommen brauchte man eigentlich dann einen Bauernopfer und jemanden, den man ohnehin beseitigen wollte. Denn er hatte in einer E-Mail noch kurz vor seinem Tod auch geschrieben, er wisse jetzt, wer der tatsächliche Killer sei. Und dann war er bald drauf selber tot. Und er hatte auch mächtige Feinde natürlich auch. Denn er hatte einen Impfstoff entwickelt gehabt, der dann in Konkurrenz zum einzigen zugelassenen Impfstoff in den USA stand, nämlich einem Impfstoff, der von Bioport, was man heute Emergence Biosolutions nennt, der Konzern hat also einen neuen Namen sich gewählt, eben diesem Emergent Biosolutions, und die sind die einzigen, die eben diesen Impfstoff lizenziert haben. Und das ist nur wieder eine Firma, das ist eine Absplitterung der Carlyle-Gruppe, die ist ja ganz berühmt mittlerweile, wo ja auch die Linien Bin Laden und Bush-Familie zusammenlaufen. Also das ist ein Riesenkonglomerat und natürlich war also da Ivins in einen gigantischen Interessenskonflikt geraten. Ja, weil du auch jetzt gerade das Bauernopfer erwähnt hast, ich meine beim Kennedy-Mord zum Beispiel, man liebt diese verrückten Einzelgänger, die dann irgendeine unglaubliche Tat tun und keiner weiß so richtig, warum, denn sie waren ja verrückt. Ne? Und irgendwann einmal, dann halten sie es nicht mehr aus und bringen sie um. Und das funktioniert aber immer wieder, also das glaubt man auch immer wieder. Es funktioniert immer wieder, das wird dann publiziert, ein bisschen mal kurz was gesagt und das war's dann schon, ist die offizielle Darstellung. Das war beim Lee Harvey Oswald so, das war bei Christa Peterson ähnlich, dem vermeintlichen Mörder von Ulf Palme, der ja auch übrigens ein Bilderberger war. Es war in vielen Fällen so und Wissenschaftler, wie gesagt, auch immer wieder, die sind ja durchgedreht, die waren verrückt. Das war ein halbes Jahrhundert vor dem Fall Ivins, ist auf Fort Detrick auch ein Wissenschaftler, Dr. Frank Olson, ums Leben gekommen, angeblich eben durch Selbstmord aus dem 10. Stock eines Hotels in New York gesprungen und dann hat die Familie eigentlich Initiative ergriffen und ist dem Fall also intensiv nachgegangen und haben sich also die unglaublichsten Sachen herausgestellt. Der war also auch unzuverlässig geworden, er war zum Sicherheitsrisiko geworden, weil er hatte grauenhafte Verhörmethoden auch im Mind-Control-Programmen wie MK Ultra und Artichock kennengelernt, auch bei einer Gruppe in der Nähe von Frankfurt Main. und war dann also da unzuverlässig geworden, weil er das nicht ertragen hat. Und er hat selber gesagt, einen schrecklichen Fehler begangen. Und dann hat sich eben auch vieles an dem Fall herausgestellt, dass das nicht stimmen konnte. Er war also selber ist in ein LSD-Experiment hineingekommen. Man wollte eigentlich eine Wahrheitsdroge ihm dann auch noch verabreichen und herausfinden, was er denn jetzt weiß und wo seine Instabilität liegt. Also das ist eine lange Geschichte natürlich, aber der ist aus dem Fenster rausgestoßen worden. Und dafür hat man später auch dann 41 Jahre später noch eine Autopsie gemacht. Der Körper war einbalsamiert gewesen, relativ gut erhalten und hat einiges dann auch noch feststellen können. Also ganz, ganz verrückte Geschichten und immer das Gleiche. Da hat man auch gesagt, ja, der hat also schließlich musste man auch zugeben, dass es tatsächlich ein LSD-Experiment der CIA gab. Das hat damals der Sidney Gottlieb durchgeführt, der LSD in die CIA reingebracht hatte, als wesentlichen Faktor dieser Mind-Control-Experimente auch, alter Spymaster. Und hatte man 1975 in einem Bericht der Washington Post dann schließlich also offenbart, dass das ein im Rahmen eines LSD-Experiments war und sich dieser Wissenschaftler, der selber für die CIA arbeitete, das Leben dann genommen hat. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass er wirklich zu Tode gestürzt wurde. Und nur 4 Wochen nach seinem Tod ist übrigens bei der CIA ein regelrechtes Hinrichtungsbuch, A Study of Assassination, ein Hinrichtungshandbuch erschienen, natürlich intern, es wurde nicht veröffentlicht. Und da wurde eigentlich genau beschrieben, wie man vorzugehen hat für so einen perfekten Mord. Und man könnte glauben, das ist die Beschreibung des Falles Dr. Olsen. Ja, unglaublich. Global Hawks, Stichwort Raytheon-Wissenschaftler, auch die kommen in deinem Buch vor, soweit ich das weiß. Kannst du da kurz sagen, was es da geht? Also ja, also auch kurz gefasst, es geht eigentlich darum, dass am 11. September eine verblüffende Zahl von Wissenschaftlern, Technikern, Ingenieuren an Bord der, nennen wir es jetzt mal, Unglücksmaschinen waren. Und das ist also untypisch in der Zahl und Konstellation gewesen. Die sind also alle natürlich dann entsprechend auch ums Leben gekommen. Und es waren vor allem Wissenschaftler von Raytheon, dem führenden Rüstungskonzern, der vor allem auch bei Area 51 gerade in den Jahren auch federführend tätig war, zusammen auch mit der Carlyle Group, die sich 1999 praktisch in Area 51 eingekauft hatte. Also wir finden da unheimliche Parallelen. Und für 3 Jahre dann auch dort sozusagen die wesentlichen Projekte geführt hat. Und andere Konzerne, andere großen Flugzeugbauer auch, BAE Systems und andere, übrigens BAE und Raytheon sind ja auch für Harp in Alaska verantwortlich. Und ist also ein unglaubliches Konglomerat schon wieder da, was da zusammenkommt. Und diese Wissenschaftler vor allem, die eben an Bord der Maschinen waren, die hatten für Fernsteuerungstechnologie im Rahmen dieser RQ-4 Global Hawk-Technologie gearbeitet. Die hatten da waren federführende, das waren also Manager, Top-Leute, die da federführend tätig waren. Und es ist schon sehr seltsam, die sind eben alle dann verschwunden. Ich meine, es ist klar, es sind alle Expendables, es sind alles Leute, die sozusagen, auch wenn sie Top-Leute sind, ersetzbar sind. Es rücken genügend fähige Kräfte nach. Und man weiß natürlich nicht, wer im Einzelnen dafür verantwortlich ist, so etwas zu koordinieren. Aber diese Fernsteuertechnologie, die übrigens auf 4 Maschinen ausgelegt ist, zur gleichzeitigen Fernsteuerung von 4 Maschinen, die war damals noch im Frühjahr 2001 zur Perfektion gebracht worden, wobei es schon länger möglich ist, große Maschinen fernzusteuern. Und die Sache ist nun die, wenn man sich die Flugmanöver anschaut, ich glaube am Pentagon wird es am klarsten, die Präzision, eine Maschine mit dreifacher Landegeschwindigkeit direkt über der Grasnarbe ins Pentagon hinein zu manövrieren, in einer 270-Grad-Kehre runterzutauchen, kürzester Zeit, das sollen Piloten gemacht haben, Entführer, die vorher nur auf dem Simulator und sonst mit kleinen Maschinen trainiert haben und dabei auch eigentlich kläglich versagten oft. Das kann ich mir also nicht vorstellen. Ich meine, klar, es gibt jetzt einige, die werden sagen, Moment mal, ins Pentagon ist doch keine Linienmaschine geflogen. Aber das ist eine eigene Diskussion jetzt. Das ist nicht ganz so einfach. Aber jedenfalls ist es so, dass die Flugmanöver reichen schon auch die Manöver, um hier überhaupt das Ganze zu koordinieren und dann auch in die Türme zu fliegen. Das alles sieht danach aus, dass es wirklich eine Fernsteuerung war. Die Entführer waren dazu nicht in der Lage. Die waren einfach zu schlechte Piloten, da hilft nichts. Die Originalpiloten, die eigentlichen Piloten der Maschinen, die werden das ja sicher nicht gemacht haben. Na, wenn die wissen, okay, sie sterben ohnehin, dann werden die ja nicht noch tausende Menschen in den Tod reißen, sondern gucken sie, dass sie vielleicht das Ding noch irgendwie so drehen, um mit der Maschine wenigstens am Boden keine Opfer zu erzeugen. Und von daher also bleibt doch nichts anderes als die dritte Alternative, eben die Fernsteuerung. Und natürlich die Leute, die an Global Hawk gearbeitet haben, diejenigen, die wirklich in diesem Programm tief drin waren, die hätten ja spätestens dann gewusst, für was sie eigentlich ihre Arbeitskraft hergehalten haben, für was sie die aufgebracht haben. Es ist aber natürlich gefährliche Zeugen gewesen. Ein teuflischer Plan. Also wirklich, ich meine, die Leute, die das Ding entwickelt haben, mit dem die Anschläge ausgeführt werden, die also die Köpfe waren dieses Unternehmens, die sitzen dann in den Maschinen, die dann... Es ist teuflisch. Unglaublich. Mit der eigenen Erfindung in den Tod. Ich meine, es klingt auch unglaublich. Aber es sind ja nicht die Leute gewesen, die den grundlegenden Plan ausgeheckt hatten, sondern es waren ja Leute, die praktisch für eine bestimmte Technologie zuständig waren und überhaupt nicht wussten, dass das in diesem Kontext eben steht. Nein, ist schon klar, aber sie hätten sehr viel über die Technologie sagen können und dann hätte man nur mal eins und eins zusammenzählen müssen. Ne? Und das hat man gleich in einem aufforschen. Wenn so war. Ich meine, weil du meinst, man könnte jetzt entgegenhalten, dass ins Pentagon ja gar keine Maschine geflogen ist. Ja. Naja, wenn nicht, dann was dann? Ne? Und dann ist sowieso alles offen und dann, ja. Also, ich muss sagen, so oder so. Darf ich nur ganz kurz was ergänzen? Bitte. Und zwar, es ist nur so, ich sage ja auch, man muss sich das jetzt mal eben so vorstellen, wenn da keine Maschine reingeflogen wäre, sondern ein Missile. Was ist dann? Man hat nachweislich die Opfer. Das ist auch belegt. Da sind auch direkte Informationen vorhanden. Es wird einem auch dann zugetragen. Man sieht, es gibt wirklich diese Opferlisten. Die Leute sind irgendwo. Jetzt könnte man sagen, ja gut, die wurde irgendwo anders, wurde vielleicht die Maschine zum Absturz gebracht oder man hat die Leute entsorgt. Nur macht das ja die ganze Verschwörung viel komplizierter. Dadurch kann es ja viel eher auffliegen, das Ganze. Man wird sich also möglichst nah bei einer solchen Verschwörung an den dann berichteten offiziellen, in Anführungsstrichen, Fakten orientieren. Wenn man nicht unbedingt abweichen muss davon, wird man das auch nicht tun. Das führt nämlich nur zu einer höheren Entdeckungswahrscheinlichkeit und ist logistisch mit so vielen Problemen behaftet, dass man das ganz bestimmt nicht tut. Das ist einer der wesentlichen Gründe, einer der wesentlichen Faktoren und das muss man sich einfach mal überlegen. Und die Verschwörung wird natürlich auch dadurch, dass wirklich eine Linienmaschine, und das haben viele Zeugen gesehen, die könnte man natürlich kaufen, okay, aber dass wirklich eine Linienmaschine da reingeflogen ist, macht ja die Verschwörung nicht kleiner. Und es geht ja auch nicht um die tollste Verschwörung, sondern es geht um die Wahrheit. Und natürlich, wenn so eine Maschine da reinknallt, die äußeren Flügelbereiche, die reißt es ab. Es geht um den Rumpf, der dann natürlich auch bei dem Tempo massiv defragmentiert. Und es ist auch in der Konstruktion des Pentagon, das sieht eben auch ein bisschen anders innen aus, als manchmal gesagt wird, weil in unteren Levels gab es keine Zwischenwände. Da konnte die Maschine so rein und die hatte natürlich ein Tempo und da ist ja auch ein Impuls der Splitterpartikel entsprechend in der gleichen Richtung lange da. Zum anderen auch darf man nicht unterschätzen die Größe von diesem Gebäude. Das ist ja riesenhaft groß, 22 Meter hoch und 280 Meter breit an einer Flanke der fünf Flanken jeweils. Das ist ja mehr als die Cheops-Pyramide. Und da stellt man sich oft nicht vor, richtig. Ja, Stichwort Cheops-Pyramide, da werden wir vielleicht heute auch noch zu sprechen kommen. Ja, da kommen wir dann zum Weißhaupt vielleicht. Ne? Ja, dein letztes Buch heißt ja, denn sie wussten zu viel. Fragst du dich manchmal oder geistert das manchmal so durch deinen Kopf, dass vielleicht du zu viel weißt und ist vielleicht Angriff, sprich Publikation, da die beste Verteidigung? Ach, ich sag mal, es gibt andere, die wissen viel mehr. Na, vor allem, es ist auch so, es ist vielleicht doch immer noch die Frage, gut, na, wie viel man weiß natürlich, Journalistenmorde passieren auch. Andererseits dann wieder, natürlich, vor allem Insider, würde ich sagen, die also definitiv aus allererster Quelle durch ihre Beschäftigung in bestimmten Diensten oder an bestimmten Projekten natürlich sehr gefährlich werden können. Aber es ist, kann man jetzt nicht absprechen, es ist immer wieder, gab es eben auch Journalistenmorde und ganz berühmt ist ja zum Beispiel auch der Fall von Danny Casolaro, der auch viele dieser Themen verfolgt hatte. und dann in einer Euphorie war, im Hochgefühl endlich einen Kronzeugen zu treffen, einen Hauptinformanten, und kurz darauf war er dann tot, ne? In Martinsburg, in einem Sheraton Inn, ist er dann in der Badewanne tot aufgefunden worden. Gut, es passiert also immer wieder, und man macht sich natürlich auch schon immer wieder mal so seine Gedanken. Öffentlichkeit ist sicherlich auch ganz gut natürlich dafür. Wenn man publiziert, dann ist das Kind sozusagen schon im Brunnen gefallen. Und zum anderen, gut, es gab auch immer wieder mal so Zeiten, da hat man dann schon gesehen, dass man auch im Visier ist. So ist es nicht. Die Sendung heute heißt ja Unsichtbare Mächte, aber eigentlich sind diese Mächte ja relativ gut sichtbar. Ne? Also CIA, CFA, zumindest die Fassaden sieht man ja. Und ja, auch die Fassade der Bilderberger ist irgendwo schon recht gut abgebildet, zumindest im Netz gibt es da sehr viele Informationen etc. Bergeweise Bilder bei den Bilderbergern. Ja, aber kannst du vielleicht einmal ein bisschen erklären, für alle, die den Begriff jetzt vielleicht noch nie gehört haben oder denen er nicht so geläufig ist, was geht's bei dieser Bilderberg-Gruppe? Ja, vielleicht noch ganz kurz vorher, diese Unsichtbarkeit, ne, das ist ja auch das Gemeine. Im Grunde ist, wir haben vieles vor Augen. Aber das, was wir eigentlich auch nicht sehen wollen, das sehen wir ja auch nicht. Das ist ja oft so. Ne? Und ich glaube, da muss man halt auch ein bisschen dran arbeiten. Wobei natürlich vieles wirklich unsichtbar ist, vor allem das, was an Entscheidungen getroffen wird, was geschieht. Die Bilderberger sind natürlich auch ein wichtiges Beispiel. Und das ist eine Gruppe der Mächtigsten der Mächtigen. Eigentlich die Weltelite, gekrönte Häupter, Ex-Regierungschefs, auch Politiker, hoffnungsvolle Politiker, die noch eine große Karriere vielleicht vor sich haben, gerade wenn sie bei den Bilderberger mal sind. Das geht natürlich nur auf Einladung. Es sind Wirtschaftsbosse, auch Medienmogule. Es ist ja nicht umsonst, dass David Rockefeller auch gesagt hat, dass er den Medien sehr dankbar ist, dass sie das gesamte Vorhaben unterstützt haben, indem sie bestimmte Dinge nicht berichtet haben. Das ist ja diese Gleichschaltung. Und natürlich ist vieles gekauft. Es ist gerade in den USA, wenn man schaut, stecken die großen Finanziers dahinter. Die haben das Bildungswesen unter sich, die haben eben Universitäten, Schulen, auch das Gesundheitssystem, die haben die Informationen, die Medien und so weiter. Natürlich Politik. Nun, aber bei den Bilderbergern, ja, das ist eben ein geheimes Treffen und der Ausschluss der Öffentlichkeit natürlich. Und es wird auch immer versucht, es möglichst lange geheim zu halten, wann das nächste Treffen stattfindet. Diese Treffen sind in der Regel jährlich. Es gab Ausnahmen. Und zwar seit 1954 findet das statt. Vorbereitungen haben schon früher natürlich entsprechend stattgefunden. Und das Ganze ist wahrscheinlich auch auf einer recht harmlosen Grundlage entstanden. Das war ein Mann namens Josef Hieronym Rätinger, wie auch immer, polnischer Abkunft, der dann auch lange in London gelebt hat, in Amerika ist, dort mit wesentlichen Leuten zusammenkam. Er hatte immer schon sehr, sehr gute Kontakte, auch weil er mit einem Graf Samoyski sehr gut befreundet war. Der hat dann im Prinzip auch ihn als Schützling aufgezogen, nachdem sein Vater recht früh verstorben war. Und dadurch kam er also immer in beste Kreise und hatte ein Geschick, mit Menschen umzugehen. Und dieser Rätinger also hat nichts mit meinem Namen jetzt zu tun, wir sind auch nicht irgendwie verwandt. Der ist eigentlich wirklich fasziniert gewesen von Kommunikation, von Menschen, von einem Dialog. Und damals auch gerade 40er, 50er Jahre Nachkriegszeit, da wieder den transatlantischen Dialog herzustellen, das war eigentlich so sein Interesse. Und daran hat er also fieberhaft gearbeitet, wobei er selber immer im Hintergrund stand, hatte dann auch die große Haager Konferenz von 48 dann einberufen und organisiert, hat dann in Chatham House gesprochen in England, das ist eigentlich der Sitz eines Ablegers des Council on Foreign Relations wieder, da kommen wir sicher auch nochmal kurz drauf, und hat dann schließlich eingeleitet das Treffen. 1952 waren also nur Europäer bei einem Jahr vor Bilderberger Treffen präsent, und das war so in Paris, und zwei Jahre später kamen dann auch die Amerikaner dazu. Dann hat er es also geschafft, die an einen Tisch zu bringen. Es waren eben die wichtigsten, mächtigsten Leute auch, und er hatte dann noch einen Vorsitzenden gewählt, den Prinz Bernhard der Niederlande. Und es gibt natürlich auch hochrangige Dauerbilderberger, die fast jedes Mal also dabei sind, während andere nur ab und an sich zeigen. und beziehungsweise eingeladen werden, einmal, vielleicht auch um irgendeine Rüge zu erhalten, sich anzupassen. Es können Regierungschefs sein. Und letzten Endes werden da die Weichen gestellt in der Politik oder für die künftige Politik. Na, wenn man schaut, zum Beispiel Mitte 2002 war das zentrale Thema der Konferenz, die in sehr, sehr teuren Hotels, wie gesagt, unter stärksten Sicherheitsmaßnahmen dann stattfindet. Da war so das Thema, wie man den zögerlichen Westen davon überzeugen könnte, den Irak erneut anzugreifen. Und wenn wir das mal beobachten, wir hatten bis zu Mitte 2002, in den Monaten nach 9/11, praktisch jeden Tag den Osama bin Laden als Schreckgespenst auf der Leinwand am Fernseher, in den Nachrichten. Und plötzlich, mit einem Schlag, war der weg vom Fenster und wen haben wir gesehen? Saddam Hussein. Na? Und da sieht man eigentlich auch, wie diese Dinge greifen und wie das dann auch in die Medienberichterstattung übergreift, die Entscheidungen, die dann dort getroffen werden. Ja, das ist erstaunlich. Also es ist dann relativ schnell gegangen, nachdem Bush übernommen hat, also Bush Junior. Ja. Ich habe damals irgendwie nur so gewitzelt, nein, in ein paar Wochen bombardieren sie wieder den Irak. Mhm. Und das ist gleich nach seinem Amtsantritt passiert. Und ich meine, da gab es ja die Sperrzonen etc. Ja, und dann ging es recht schnell, ne? Ja. Und denken wir mal dran, auch zum Beispiel, wenn wir an die Entwicklung dann gleich nachher in den folgenden Monaten denken, auch an die Waffeninspektoren. Die Waffeninspekteure, die dann im Irak sind, allen voran eigentlich der britische in Portendown, Pendant zu Fort Detrick, tätige Dr. David Kelly. Na, der ist dann im Sommer 2003 tot in Herodon Hills, nahe seinem Wohnhaus, aufgefunden worden. Der hatte kurz vorher noch ausgesagt vor einem Untersuchungsausschuss und ja, dann gingen noch so einige Dinge rum, die Presse war beteiligt, ein Journalist hatte dann auch einen Artikel geschrieben und später stellte sich dann als Quelle eben auch der Dr. Kelly heraus, dass eben die Regierung da einen Bericht aufgepeppt habe bezüglich der Waffenarsenal im Irak. Und ist auch eine komplexe Geschichte, aber an diesem Todesfall angeblich habe sich der Kelly umgebracht, Pulsadern aufgeschnitten, Tabletten genommen und beides passt einfach nicht, weil es... Der Blutverlust ist minimal und Tabletten konnte er gar nicht schlucken. Er hatte eine solche Aversion, der hat keine Tablette runtergekriegt. Und Fingerabdrücke auf der Wasserflasche hat man nicht gefunden und. Man kann jetzt sehr, sehr viel dazu sagen. Oft werden dann auch die Autopsieberichte nicht publiziert oder es finden, wie bei Bruce Ivins, keine Autopsien statt, was auch merkwürdig ist. Also immer wieder ganz, ganz seltsame Selbstmorde. Und der Mann war natürlich dann auch, der Dr. Kelly war natürlich auch deutlich gefährlich geworden, ne? Durch sein Hintergrundwissen. Also da kommt vieles zusammen. Ne? Du hast schon erwähnt, also Politiker sind auch immer wieder auf diesem Bilderberg-Treffen, diesen sogenannten präsent. Aber das ist ja eigentlich gar nicht wirklich legal. Also eigentlich dürften die Politiker an so einem Treffen ja gar nicht teilnehmen. Politische Entscheidungen da getroffen werden mit den Geschäftsleuten und in diesem Rahmen eigentlich nicht. Ne? Und nun gut, wer kann da eigentlich etwas tun? Das ist natürlich die Frage. Man sagt natürlich nach außen hin, es finden auch überhaupt keine politischen Entscheidungen statt. Und es ist sozusagen Kaffeekränzchen der Mächtigen. Und Simon schreibt also, bei den Bilderbergern finde ich sehr interessant, dass auch Schlüsselpersonen, Vertreter der Presse eingeladen werden. Er mutmaßt da jetzt einen Namen, den ich nennen möchte, weil ich kann es jetzt auch nicht irgendwie bestätigen, aber das hast du ja auch schon gesagt, also die Presse ist dann immer sehr stark vertreten auf ist diesen immer Treffen. Auch vertreten, ja. Washington Post, New York Times, jeweils federführende Leute, die sind da schon auch vertreten. Und Vertreter von Vertretern von Konzernen und natürlich aus den verschiedenen Bereichen Wirtschaft, Politik generell und Ländern. Es ist ja im Grunde genommen so, dass auch ein Viertel sowieso Besetzung US ist, USA. Und natürlich sind insgesamt vielleicht 120 Leute, die sich da treffen. Und sagen wir mal, der äußere Zirkel, da wechselt das Personell auch viel. Es wurde oft auch zum Vorwurf dann gemacht, denjenigen, die also da eine Verschwörung wittern, hat man dann auch gesagt, ja, also die können doch da gar nicht groß sich verschwörerisch zusammentun, sind doch immer andere Leute. Nur wird dabei vergessen, dass eben zwei Jahre nach der Gründung im Hotel Bilderberg, deswegen heißt die Gruppe auch so, also 1954 im Hotel Bilderberg gegründet worden, 1956 gab es dann schon eben einen inneren Zirkel, da wurde ein Steuerkomitee eingerichtet. Und das ist sehr permanent durch die gleichen Personen besetzt. Das ist übrigens auch ein interessanter Faktor, daran muss man immer denken, dass bei all diesen geheimen, nennen wir es mal so, jetzt geheimen Gruppierungen und Bündnissen so eine Art Zwiebelschalenaufbau besteht. Und da gibt es natürlich dann immer einen harten Kern. Und der ist das Wesentliche. Und da gibt es auch viele personelle Überschneidungen, wo immer wieder dieselben Namen auftauchen. Ja, Rambo schreibt da zum Beispiel, die Mitglieder der Bilderberger werden bestochen, indem ihnen die Jobs genommen werden, wenn sie sich nicht an die Regeln der Bilderberger halten, der Elite. Also muss die natürlich auch irgendwie in der Hand haben, nehme ich an. Man hat natürlich verschiedene Möglichkeiten, Druck auszuüben, ist ja ganz klar. Genauso wie sie damit bestochen werden, tolle Jobs zu bekommen, wenn sie sich fügen, was ja die meisten auch machen. Es sind ja nur Karrieristen und da läuft das dann schon auf die Weise, ja. Dass die dann im Grunde genommen natürlich dann mit den, es ist ja mit den Wölfen heulen. Ja. Einer, was ich auch sehr interessant finde an dieser ganzen Bilderberg-Geschichte ist, dass also immer wieder Politiker, die kurz danach dann in höchste Ämter gewählt werden, ein Beispiel Bill Clinton, Hillary Clinton war auch dort, aber da ist irgendwas schiefgelaufen anscheinend. Ich weiß nicht, ob Obama schon dort war. War Obama irgendwie schon einmal auf einem Bilderberg-Treffen? Weißt du noch was? Also es wird jetzt, es ist ja die Liste jetzt rausgekommen, das 2008er Bilderberger-Treffen war ja wohl eins der geheimsten überhaupt. Muss man sagen. Also Alex Jones hat berichtet. Ja. Bitte? Alex Jones hat berichtet. Ja, es gab aber im Vorfeld also unheimliche Unsicherheit, wie ich noch nie zuvor, wo das Ganze stattfinden würde. Ja, genau. Ich habe mich da auch einmal geirrt in den News und habe dann zuerst gedacht, es wäre in Griechenland. Das also, war zumindest irgendwo eine Meldung und dann war es doch in den USA oder in Kanada. Chantilly, ne? Es ist kein Wunder natürlich, dass man nacheinander kommt. Das ist ja auch der Zweck der Übung. Da war von Spanien die Rede, war von Griechenland die Rede. Das war ja volle Absicht, ne? Und Obama taucht jedenfalls in der offiziellen Liste nicht auf. Aber es ist so, dass das Büro von Obama weder abstreitet noch bestätigt, die alte Formulierung, dass er dort war oder nicht war. Also das ist so ein bisschen merkwürdig, das Ganze. Also wenn er nicht dort war, warum würden sie das dann nicht abstreiten? Ja, eben, ne, das ist das. Aber wie gesagt, die offizielle Liste enthält ihn also nicht. Aber gut, was wie viel sagt uns das wieder? Ne? Ja, gute Frage. Was schreibt Phoenix? Schreibt er, der Menschheit wird über die Medien und Politik eine Scheinwelt vorgegaukelt und nur wenige wissen, wie die Wirklichkeit aussieht. Wie wahr? Ja, das würde ich schon auch sagen. Es soll halt so sein, dass man einfach nicht weiter drüber nachdenkt. Das ist, man wird berieselt und die meisten wollen es auch nicht anders. Und es gehört ja auch immer schon Überwindung und auch Mut dazu, dann diesen Fakten in die Augen zu sehen. Ich meine, manchmal stolpert man da halt rein und kann nichts machen und sieht das plötzlich und dann lässt es einen nicht mehr los. Aber die meisten wollen es ja auch vielleicht gar nicht wissen. Ich glaube sogar, dass diejenigen, die die erklärtesten Erzskeptiker dieser Dinge sind, vielleicht auch die größte Angst davor haben, dass es so sein kann. Oh ja, da bin ich eigentlich überzeugt davon. es gibt ja, Stichwort Pyramiden, es gibt ja offenbar hoffentlich mehrere Pyramiden und es gibt ja wohl auch Gegenkräfte, nehme ich an, denn irgendwie muss das ja ein Gleichgewicht der Kräfte sein, denn sonst würden wir ja schon längst unter dem brutalen Regime einer globalen national oder global faschistischen, wenn man das sagen soll, aber national ist es ja dann immer, Regierung, die plutokratisch über die gesamte Menschheit richtet, dem ist ja nicht so. Das heißt, da muss es doch auch gegen, ich meine, da gibt es offensichtlich natürlich auch Gegenkräfte. Also sicherlich, es ist zum einen so, dass natürlich etliche Ziele erreicht werden. Wir haben die Globalisierung. Es ist im Grunde genommen zunächst einmal, wenn man es so betrachtet, eine Amerikanisierung. Wobei ich bin kein Anti-Amerikaner, denn die Amerikaner sind ja auch Opfer dieser Schattenregierung, die da aktiv ist. Also absolut, ja. Also das ist, ich finde, das ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, die Amerikaner sind genauso, hängen damit drin und wissen genauso wenig, was da läuft. Ja, natürlich. Es sind Opfer, viele an, das zwar auch, aber es, oder etliche. Aber jedenfalls, das muss man eben auch differenzieren. Und die Entwicklung geht natürlich voran. Natürlich ist es aber auch so, das sind ja keine ganz homogenen Gruppen. Sind ja doch alles Individuen, auch bei den Bilderbergern. Da gibt es Meinungsverschiedenheiten, wie bei anderen Gruppierungen auch. Und es gibt Einzelvorschläge. Es sind ja viele Referate, die dann stattfinden bei so einem Treffen, relativ kurz, eins aufs andere. Für manche, die kommen da mal hin, die sitzen dort und wissen eigentlich gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Die schlafen halb ein. Und andere, die sind natürlich sehr aktiv dabei. Aber wie gesagt, da sind auch sehr viel unterschiedliche Meinungen bei den Federführenden. Vieles deckt sich natürlich auch, weil die Interessen der Monopolisten, naja gut, es ist keine Frage, dass es da schon auch entsprechend eine Richtung gibt. Aber was Gegenkräfte betrifft, sicherlich gibt es natürlich auch stärkere oder starke Gegenkräfte. Wenn man sich auch an die Ziele mal oder mal die Ziele anschaut, die Bilderberger haben, allein wenn die Rede von einer Universalkirche ist, ja, wie soll man sowas realisieren? Das ist Blutvergießen hoch drei letztlich. Ich meine, auch natürlich, wenn wir Stichwort Kirche, der Vatikan hat ja nur auch andere Interessen wieder. Allein schon, wenn solche Ziele dargelegt werden, kann das nicht im Interesse des Vatikan sein. Und dann sind wir natürlich schon wieder bei den Maltesern, ne, die ja eigentlich auch der militärische und geheimdienstliche Arm des Vatikan sind. Und da gibt es sicherlich so auch manche Querele bei Aktionen, sei es CIA-Aktivitäten oder solche, die jetzt dann mit den Maltesern zu tun haben. Und die vertreten natürlich dann auch mit Sicherheit andere Interessen. Es geht so weit, manche sagen, dass es eben diese zwei Gruppierungen eben wirklich gibt. Die eine, die die neue Weltordnung schaffen will und die Globalisierung vorantreibt, und die andere, wo eben dann eine Gruppe von auch ja abtrünnig gewordenen CIA-Leuten, die natürlich nicht ganz ungefährlich leben, versucht da auch im Kontext mit zum Beispiel den Maltesern, aber das ist nicht belegt. Ja. Gegen diese Kraft vorzugehen, die da diese Globalisierung eben vorantreibt, ne, diese neue Weltordnung. Und da muss ich zum Beispiel daran denken, auch ich hatte vor, es war, glaube im Sommer 2006 auch Gespräche mit dem Oswald de Winter, dem sehr umstrittenen natürlich CIA-Mann, der auch Chef des ITAC, das ist das Intelligence Tactical Assessment Center für Europa gewesen ist. Und der hat dann auch so einige interessante Dinge gesagt und ist auch bestätigt. Und der ist ja kurz darauf dann auch verschwunden. Also niemand weiß eigentlich, wo der ist. Das Letzte, was ich gehört habe, dass er irgendwo in Florida ist, in einem Krankenhaus. Florida ist ja sowieso sind so Domizile der CIA-Rentner, kann man fast sagen. Und der war ja in den 90er Jahren auch im Gefängnis gesessen wegen Dokumenten, Geheimdokumenten, die er an den Mohammed Al-Fayed, den Vater von Louis Fayed, verkaufen wollte zum Tod von Lady Di. Und der hat eben dann mit Günter Rüssbacher auch zusammen viel zu tun gehabt. Die waren befreundet, der auch wiederum mit ihm angeblich aus dieser Absplitterung der CIA sei, die eben als Gegenkraft wirken wollten. Ne? Und ich meine, gut, das sind Geschichten, das geht natürlich uferlos weiter. Rüssbacher kann man wohl auch nicht mehr fragen, denn der sei also angeblich 2005 verstorben. Und übrigens, er war wiederum, wie es heißt, der Pilot der Maschine, die Bush und etliche andere hochrangige Leute 1980 nach Paris geflogen hat, um die Verhandlungen mit den Iranern durchzuführen. Das war diese Oktober-Surprise, um die Geiseln länger in Haft zu halten, die damals gefangen genommen waren in der Botschaft von Teheran, 52 US-Geiseln, um im Prinzip einen Erfolg für Carter zu verhindern, dass nicht noch in seiner Amtszeit die Befreiung stattfindet und dass man deshalb sich dann für Reagan Bush entscheidet. Ne? Das war also eine ganz verrückte Sache, wird offiziell historisch abgestritten, dass es hier stattgefunden hat. Aber da gab es in dem Umfeld auch schon wieder so viele merkwürdige, sehr merkwürdige Todesfälle und Morde. Auch der Anwalt von Rüssbacher ist umgebracht worden, Paul Wilker, der Janet Reno, der Clintons Justizministerin, einen 100-seitigen Brief mit den ganzen Unterlagen geschickt hat, weil er dachte, die neue Regierung wäre da nicht involviert. Er hat eben die Überparteilichkeit dieses krakenhaften Gebildes unterschätzt. Ne? Und so geht das also wirklich. Du siehst, man verzettelt sich vom Hundertsten ins Tausendste. Ja. Vom Hundertsten ins Tausendste. Es gibt da einen recht interessanten amerikanischen Journalisten, der in Tokio lebt, glaube ich. Und ich hoffe, ich erinnere mich jetzt an seinen Namen, richtig? Benjamin Fulford Fulford heißt er, glaube ich. Sag mir jetzt im Moment aber nichts. Aha, okay. Jedenfalls, der Mann, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob ich mich an seinen Namen richtig erinnere. Ich hoffe, vielleicht kann den, wenn sich im Chat jetzt wer melden könnte, der weiß, von wem ich spreche. Aber wenn du den eh nicht kennst, jedenfalls der schreibt oder spricht auch sehr viel auf Project Camelot und anderen Outlets über die Tatsache, dass anscheinend eine millionenstarke Armee von Samurais gerade dabei ist, dieses westliche Regime irgendwie unter Druck zu setzen, dass sie ihren Plan, da geht es ja vor allem auch um Bevölkerungsreduktion, das ist ja ganz ein übles Thema, nicht umzusetzen. Weißt du da irgendwas, dass da der Osten sich da jetzt schon langsam aufbäumt und diese drakonischen Pläne, die da zirkulieren, verhindern möchte? Also man hört das eine oder andere, jetzt nicht spezifisch auf den Namen bezogen, aber man hört schon das eine oder andere, nur nicht so richtig konkret, beziehungsweise müsste man sich dann schon wieder richtig intensiv mit der Sache auseinandersetzen. Aber ich meine, grundsätzlich kann ich mir durchaus vorstellen. Also unter Ulmen bestätigt er, der heißt Benjamin Fulford. Danke, es ist immer nett, wenn man den Chat so im Hintergrund hat. Dann gibt es dann ganz viele, die dann gleich recherchieren. Aber noch nie gehört, aber ist vielleicht interessant. Also man sollte es mal googeln. Fulford. Ja, das ist immer gut. Das ist, man kann ja auch. Ein ganz erstaunlicher Mann. Also ich, keine Ahnung, ob er jetzt einfach nur völlig wahnsinnig ist oder größenwahnsinnig. Aber er wirkt sehr intelligent und ja, also. Ja, bestimmt interessant. Also ich meine, es ist ja sowieso unglaublich, was da alles so abläuft und da kann man ja noch so viel und noch so lange eigentlich sich damit auseinandersetzen und das ist wie so ein Füllhorn. Da kommen immer wieder neue Dinge zum Vorschein, Aspekte und Namen, mit denen man sich dann auch noch gar nicht auseinandergesetzt hat und auch nie drüber richtig gestolpert ist und von daher sind das natürlich fantastische Impulse, ne? Also so viele unheimliche, und natürlich, man hat selber ja auch Pfade, die man dann leider nicht mehr verfolgt hat und sagt, das wäre ja toll, da müsste man mal schauen, was ist da, ich verstecke dahinter. Wenn irgendwelche Vorfälle, Zwischenfälle sind, wo, sagen wir mal, die Akten dazu über 100 Jahre unter Verschluss sind zum Beispiel, ja. Das fällt mir jetzt, ist zwar ein anderer Kontext, aber Entschuldigung, das fällt mir jetzt nur gerade ein, weil es auch interessant ist und auch noch mit dem Rätinger zu tun hat. Der für die polnische Exilregierung auch tätig war. Und da gab es ja diesen General Sikorski. Ich mache das jetzt ganz kurz. Der ist auf dem Rückflug von der Truppeninspektion im Nahen Osten, also 1943, dann abgestürzt mit der Maschine auf dem Weg nach England und ist dabei natürlich ums Leben gekommen. Und alle Dokumente, alle Informationen, die im Zusammenhang mit diesem General Sikorski stehen, die sind noch bis zum Jahr 2050 unter Verschluss. Ja, von 1943 im Fall bis 2050 unter Verschluss, da fragt man sich natürlich auch, da muss was Riesiges dran sein. Und das sind so Pfade und solche Geschichten, wo man dann sagt, ja, oft fehlt dann die Zeit und man kann das dann gar nicht verfolgen. Ja. Bleibt dann liegen und andere Dinge auch, da notiert man da mal einen Namen, also deswegen komme ich jetzt auch drauf, ne, oder irgendwas wird einem zugetragen und kommt schon wieder 10, 20 andere Sachen. Ja, so ist es. Ich kenne das Problem. Also ich habe vor allem in den letzten Jahren, ich schaffe es immer weniger, da irgendwie nur on top all dieser Stories zu bleiben, die in Foren etc. dann gepostet werden. Und allein schon, wenn ich mir die News anschaue, die sich dann in 2 Wochen ansammeln, ich tue mir immer schwieriger, da überhaupt eine Auswahl zu treffen. Weil es ist alles spannend und alles völlig unglaublich. Unheimlich. Also, auch wenn man zum Beispiel mal wieder sagt, okay, gut, Internet ist heute eine ganz typische journalistische Recherchevariante. Das kann man natürlich nicht als einzige Informationsquelle nutzen, aber natürlich kein Journalist, der es nicht nutzt. Aber das ist so eine Aschenputtelarbeit. Und manchmal denke ich auch, mag auch Absicht dahinter stecken, das so übervoll zu machen, dass man eine unheimliche Arbeitsintensität da reinlegen muss, um überhaupt eine Chance zu haben, den Überblick zu behalten. Und vielleicht hat der Wahnsinn auch wirklich Methode, weil je verwirrender das Ganze, desto besser ist. Ja, wie in den USA. Keine Nation, die so viele Geheimdienste, so viele Behörden hat. Jetzt in der FBI ist ja eigentlich als zusätzlicher Geheimdienst fast jetzt dazugekommen und hat jetzt die Funktion übernommen seit 9/11. Aber es ist wirklich so. So viele Organisationen, so viele Institutionen, so viele verschiedenste Behörden und Dienste. Es ist unmöglich, dann Überblick zu behalten. Das ist völlig illusorisch. Also wer da meint, da könnte man über alles Bescheid wissen, ist einfach naiv. Da muss man sich selber bewusst sein, dass es ein ganz punktuelles Arbeiten ist. Ne? Ja. Ganz punktuell und hier und da kann man ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Ja, ich meine zum Beispiel jetzt nur so die Stichworte aus dem Chat, also diese Erdbebenwaffe, immer wieder sehr interessante Dinge, wo also gemutmaßt wird, Harp und andere Technologien könnten vielleicht Erdbeben auslösen. wie gesagt, klingt auch wieder völlig abstrus, aber wenn man sich dann ein bisschen einliest, gar nicht mehr so. Eine Frage, die da von Unter Ulmen gestellt wurde, und die Zeit läuft dann schon wieder davon, und zwar Rupert Murdoch und warum er die EU-No-Kampagne unterstützt hat. Weißt du da was? Wirklich nichts Konkretes. Okay. Wäre auch wieder so ein Ding, wo man sich mal auseinandersetzen müsste damit ausführlich. Weil das ist immer das, man es wird auch dadurch vernebelt, man hört so viele unterschiedliche Dinge zu den einzelnen Themen, dass man dann wieder am Ende bei Null steht. Ja? Ja. Und da sich auf irgendwas dann festzulegen, das möchte ich dann eigentlich nicht. Und da jemand schreibt auch, was könnte der Hintergrund sein, dass er gegen den EU-Vertrag ist? Er hilft doch mit seiner Zeitung und insbesondere dem Sender Fox der Elite und ihrem Kampf gegen die Menschheit. Ja, also es ist einfach teilweise sehr schwer zu durchblicken. Also mag es schon einen Grund geben. Es gibt ja auch, was jetzt auch in den letzten Tagen sich ergeben hat, dass also an diesem G20-Gipfel offenbar so, es wird beschrieben von sehr konservativen Kreisen in den USA fast als feindliche Übernahme des Staates USA von der EU etc. Also was man aber auch schon lange gehört hat, dass als Plan existiert die North American Union, und ja, die ist wirklich im Entstehen mit Highway durch das ganze Ding durch und Highway und solche. Ja, und den Amero, dass die mit der EU zusammenwachsen soll, also das ist ja dann unvorstellbar. Also der Moloch EU ist ja schon genug, und wenn es dann noch mit ganz Nordamerika zusammenwächst. Aber okay, also es ist zumindest das, was die Bilderberger in den letzten Treffen auch deutlich angedacht haben. Und eigentlich generell diese Globalisierung, das ist nun mal ein wesentlicher Faktor, gar keine Frage. Also da tut sich schon manches in der Richtung. Und natürlich auch jetzt, wenn man schaut noch einmal, auch G20, jetzt hat, da sieht man auch wieder Obama, wenn man sich das anschaut, die Ex-Außenministerin Madeleine Albright ist eigentlich auf seine Bitte dann dort hin und geschickt. Also von daher, wenn man sich das überlegt, dass auch jetzt bei Obama, man darf sich jetzt auch nicht zu viel erwarten, ne? dass hier zu viel Veränderung ins Haus steht. Er ist auch CFR-Mitglied, also Mitglied des Council on Foreign Relations, und das ist nun mal eine politische Schmiede, die unabhängig von Parteien auch eine einheitliche Philosophie prägt, und das sieht man auch in den schon angedachten Vorstellungen zum Kabinett. Nun gut, er sagt natürlich auch, dass das geplante Kabinett aus den besten bestehenden und erfahrensten Kräften auch zusammengesetzt sein soll, die natürlich alle, wie man so sagt, Clintonistas sind. Wir kommen jetzt gegen's Ende dieser heutigen Sendung schon wieder. Wir haben nur so circa 10 Minuten. Ja. Und ich würde jetzt schon gerne ein Thema ansprechen, das da immer irgendwie so im Hintergrund vorhanden ist. In der letzten Sendung, die großartig war, finde ich, mit Ilo Brandt von Ludwiger, ging es ja um das UFO-Phänomen, hieß Unbekannte Objekte. Und Ilo Brandt von Ludwiger ist ja der Vorsitzende von MUFON, das ist ja der Leitet MUFON CES, eine Vereinigung von Wissenschaftlern, die sich also diesem Phänomen widmen. Ja, und genau. Was diese Herren jetzt, also sie wagen sich inzwischen, aber eh schon seit einiger Zeit, jetzt auf dem Boden gesicherter Erkenntnis so weit vor, dass sie sagen, hinter diesem Phänomen steckt eine fremde, außerirdische, unbekannte, wie auch immer man jetzt sagen möchte, Intelligenz. Und das ist der springende Punkt. Das ist nämlich eigentlich schon sehr deutlich. Das heißt, das ist nicht irgendwelche zufälligen atmosphärischen Phänomene. Es ist auch nicht nur terrestre Technologie. Da kann man auch unglaublich viel fragen zu Area 51. Aber das passt da jetzt eh zu dem jetzt dazu. Sondern wirklich auch eine unbekannte Intelligenz. So, jetzt, das ist natürlich jetzt ein riesiges Thema. Exxon News Website zum Beispiel berichtet da immer wieder sehr, sehr gut und akkurat über das Aktuelle. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es sich dabei wirklich um eine Intelligenz handelt, eine Intelligenz agiert ja auch und sie interagiert und manipuliert auch, und daher drängt sich für mich einfach die Frage auf, kann es sein, dass quasi an der Spitze der Pyramide, also da, wo das Auge ist, dass da vielleicht gar keine irdischen Overlords sitzen, sondern, und ich weiß schon, das mag jetzt für viele völlig abstrus klingen, aber dennoch, wenn man sich länger mit dem beschäftigt, drängt sich das auf. Glaubst du, dass da also extraterrestre oder interdimensionale Overlords diese Pyramiden leiten? Also es ist natürlich irgendwo eine Kernfrage. Ne? Und ich muss auch sagen, die Frage geht ja in die Richtung, ob ich das jetzt glaube. Ja, ich klar. Bin da immer ein bisschen spröde mit dem Begriff, weil ich sage, entweder weiß ich es oder ich weiß es nicht. Die einzige, ja, sagen wir mal, der einzige Ausweg für mich besteht darin, die Sache ernsthaft zu erwägen und darüber nachzudenken oder es für möglich zu halten. Man hat schon so viel erlebt und so viel mitbekommen, dass man irgendwo dann schon zu einem Punkt kommt, zu sagen, ja, was steht einem eigentlich zu glauben oder nicht zu glauben und was ist eigentlich nicht möglich? Das heißt, im Umkehrschluss, es kann alles möglich sein. Ja. Ich würde jetzt sagen, mir liegt, um das mal zu konkretisieren, zwar kein einziger, hundertprozentiger Beweis vor, dass es so ist. Aber man kann natürlich auch nicht vom Gegenbeweis jetzt sprechen, dass der angetreten wird. Also ist bei der Frage zu komplex und eigentlich illusorisch. Aber dass unter Umständen so eine Möglichkeit besteht, warum nicht, sagen wir mal. Es ist ja auch so, das ist auch jetzt ein Riesensprung, ja, aber er führt letztendlich wieder dahin, sich zu überlegen, was war nun mit diesen Geschichten, wie sie auch ja, mein über die Jahre guter Freund Erich von Däniken diskutiert hat. Dieser Ezechiel-Bericht zum Beispiel. Das, wenn man sich das anschaut, es ist also wirklich höchst erstaunlich und natürlich kein Beweis, aber die Einzelheiten, die da geschildert werden, die sprechen wirklich, dass da ein technisches Gefährt gelandet ist und den Propheten dann in, wie er sagt, gottgewirkten Schauungen übers Land gebracht, verfrachtet hat, dann zu einem Tempel. Und zuerst sieht man auch, welche Angst er hat, wie dieses Tosen von tausend Wasserfällen losgeht, das Toben von tausend Wasserfällen und das Feuer rings um ihn und wie er das alles genau beschreibt, durch Vergleiche allerdings, Analogien. Und ich finde das immer wieder so hoch faszinierend und es wirkt nicht wie eine Spinnerei, was ihm ja unterstellt worden ist zum Teil, sondern das ließ sich ja auch sehr gut rekonstruieren. Und genauso, wenn man das dann vergleicht mit Aussagen von Wissenschaftlern, die durchaus also eine strikte physikalische Ausbildung auch hinter sich haben, wie zum Beispiel der allerdings schon vor etlichen Jahren verstorbene Michael D. Papagiannis, der hat ja auch gesagt, die könnten ja schon seit Jahrtausenden im Asteroidengürtel sich aufhalten. Da gibt es auch Ressourcen genug. Und wir haben keine Chance, wenn so ein Objekt getarnt ist, das sich auf Keplerbahnen bewegt, das kann Kilometer groß sein, dann unter den tausend anderen als künstlich zu identifizieren. Und dann könnten die aus diesem Bereich, die müssen um Gottes Willen nicht immer zu ihrem Heimatstern zurückfliegen, dann könnten die aus diesem Bereich ab und an oder regelmäßig, wie auch immer, irgendwelche Aktionen durchführen unter bestimmten Prämissen. Auch eben, wie man teils gesagt hat, oder was Bracewell gesagt hat, galaktischen Kodex folgend, nicht sichtlich zu intervenieren in Entwicklungen, weiß ich nicht. Da gibt es die verschiedensten Ideen natürlich dazu und Konzepte. Aber die grundsätzliche Möglichkeit kann eigentlich auch von ernsthaften Wissenschaftlern nicht abgestritten werden. Nur ist halt die Beweisfrage das andere Problem. Ja, und gut. Wie die jetzt dann immer daherkommen etc., das ist eigentlich, will ich jetzt eigentlich völlig außen vor lassen, aber wie du selbst sagst, das ist, ich meine, es ist denkbar, und es drängt sich fast ein bisschen auf, nur es gibt eben überhaupt keine Beweise, also mir sind keine bekannt, die offenbar auch nicht, aber Indizien gibt es doch sehr viel, also David Icke zum Beispiel, so jemand, ich weiß schon, also David Icke ist natürlich auch sehr umstritten, aber geht schon sehr weit viel, ja. Aber er hat auch immer wieder Ansätze, die ich sehr interessant finde. Natürlich. Und ja, in dieser Beziehung ist er ja sehr lautstark vertreten und also sagt ganz klar und offen, dass er davon überzeugt ist, dass es so ist, dass wir nämlich im Prinzip da irgendwie ein Protektorat sind. Ich meine, wenn man sich das auch ansieht, natürlich jetzt, was beobachtet wird zum Teil für extreme Objekte am Himmel, die extreme Manöver aufführen, die eigentlich auch nicht von den Amerikanern stammen können. Denken wir mal an diese belgische Sichtungswelle, die ja gut dokumentiert ist von fliegenden Dreiecken, dicht im Niedrigflug über dicht besiedeltem Gelände, lautlos, dann unheimliche Beschleunigungen, also die Jagdflieger des belgischen Militärs nicht mehr hinterhergekommen. Keiner wusste, wo kommen die. Ja, wozu dann die Geheimhaltung auf Area 51, wenn man dann so über dicht besiedelte Gelände fliegt und dann auch die Gefährdung oder Gefahr einerseits, dass da so ein Ding abstürzt und das zu einer riesen Katastrophe kommt und dann auch die Enthüllung natürlich. Also eigentlich könnte es die Amerikaner nicht gewesen sein. Und dann das, was man auch teils sieht, was über Area 51 passiert und beobachtet wird von gut informierten, erfahrenen Himmelsbeobachtern zum Teil. Da habe ich mit so vielen Leuten auch gesprochen. Und natürlich wissen wir nicht, die Grenzen sind fließend. Das Militär ist uns vielleicht 20, 30 Jahre voraus durch die Geheimentwicklungen, was da im Moment State of the Art ist. Aber zum anderen natürlich ist es klar, manches scheint so weit zu gehen, dass es durch nichts erklärbar ist. Und gut, das ist das, was man sozusagen direkt sieht. Und bei diesem Punkt, wenn man anlangt, und eigentlich feststellt im Moment, es können eigentlich auch die Amerikaner nicht sein, ja, wer ist es dann? Dann müsste man natürlich von so einer Präsenz ausgehen. Es gab ja schon in den 70er Jahren auch geheime Dokumente der National Security Agency, in denen eben diese Begegnung diskutiert wurde, Begegnung mit so einer fremden Intelligenz und wie eigentlich unser Geist auch dabei dann letztendlich, unter welchem Druck der auch steht. Und ganz interessante Dinge natürlich, die sind ja dann erst viel später freigegeben worden. Aber wie gesagt, also von daher, es gibt schon einige Hinweise. Nur ganz klar, wenn jetzt jemand kommt, ein Skeptiker, und sagt, ja hier, jetzt legen wir mal den Beweis vor, man kann diese Indizien hinlegen. Aber man darf ja eben nicht vergessen, was für eine Geheimhaltung auch diese ganze Sache umgibt und herrscht. Und wenn ich dran denke, ein Mann, der tief in der Geheimhaltung steht, hat auch mich wissen lassen, dann gesagt, also bitte nicht weiter mit diesen Fragen bedrängen, also jenseits von Top Secret Clearance, ein Amerikaner. Und der hat also dann auch gemeint, ja, das ist ein Thema, also wir haben alle Angst, dass wir erschossen werden und auch schlimmer. Und er hat dann auch gesagt, also nur so viel. Es gibt ein Projekt in einer Absplitterung der US-Regierung, das HPAC genannt wird, Human Powered Alien Craft. Ja. Und ja, das Human Powered Alien Craft. Piloted, Entschuldigung. Human Piloted, okay. Ja, von Menschen geflogene fremde Flugobjekte. Alien muss ja nicht außerirdisch sein, aber es heißt schon von Menschen geflogene fremde Flugobjekte. Ne? Und dann hat er gesagt, so, und jetzt ist Schluss und ich will nichts mehr dazu wissen und nicht mehr davon reden. Ja. Und das ist bestimmt keiner, der sich wichtig tun wollte. Ja, hört sich nicht so an. Sagt aber nichts darüber aus, wie war oder unwahr seine Informationen. Aber waren, denn das ist ja ein unglaubliches... Bitte? Bitte. Nee, ich wollte nur sagen, wenn man natürlich so die Hintergründe weiß und von dieser Person auch einiges weiß und dann das ganze Umfeld kennt, dann weiß man auch, dass der das nicht ganz so wohl von ohne gesagt hat. Ja. Weil der definitiv und nachweislich eben sehr, sehr tief in dem gesamten Geheimhaltungskomplex ist und eigentlich auch die Bekanntschaft auf eine Weise entstand oder die Information auf eine Weise dann zu mir kam, die im Grunde genommen zunächst gar nichts mit irgendwelchen Recherchen zu tun hatte. Aber gut, das ist wieder ein eigenes Thema und Beweis ist es natürlich auch nicht. Ist, ne? Ja, aber vor allem die Frage ist, was es beweisen könnte, denn wenn er jetzt sagt, human piloted alien craft, dann heißt das nichts, dann deutet er damit an, dass also extraterrestre Raumgefährte von Menschen geflogen werden, aber es könnte auch sein, dass das nur so ausschauen soll. Möglich. Ja. Das heißt, da dreht man sich wirklich ganz blöde im Kreis. Ja. Weil es jetzt im Chat noch am Anfang ein paar Mal gekommen ist, anschließend unsere erste Sendung, ganz kurz, Area 51, ist die noch aktiv? Wir haben also nur mehr eine Minute ungefähr. Ja, ist noch aktiv, kann man deutlich sagen. Die hat eine Umbauphase hinter sich und da geht es jetzt wieder richtig los. Okay. Auf jeden Fall. Also Area 51 ist live and kicking und noch lange kein Ende in Sicht. Nee, kein trotz Finanzkrise. Im Gegenteil. Andreas, deine nächsten Abenteuer, was wirst du als nächstes angehen? Also dein nächstes, du hast ja eine Unmenge von Büchern. Also wenn man auf deine Seite schaut, ich habe letztens 30, 40 Bücher und alle davon eigentlich sehr lesenswert. Was planst du als nächstes? Ja, also ich bin jetzt am Überlegen. Eigentlich hätte ich aus dem letzten Thema 3 Bücher machen können. Das wird unheimlich viel selbst gemordet. Zum anderen, gut, ich möchte es jetzt mal weiter natürlich auch verfolgen und werde auch mit sicherlich mit Geheimtechnologien weiter beschäftigen. Hab da so verschiedene Sachen, verschiedene Eisen im Feuer. Möchte es dann gerne auch mit meinem Verleger nochmal besprechen. Insofern, also bleibt es für mich selber auch spannend. Okay, aber in jedem Fall hoffe ich, dass wir dann bald wieder mal über ein nächstes Buch oder auch nur ein nächstes Thema, das irgendwie unter den Fingern brennt, sprechen und das nicht mehr so lang dauert wie beim letzten Mal. Da war eine lange Pause. Das würde mich freuen. Ja, ja, danke, dass du heute zu Gast warst bei mir und dir die Zeit genommen hast und ja, schönen Abend noch. Dankeschön, ich habe zu danken und aufs nächste Mal. Okay, aufs nächste Mal. Ciao. Ciao. Ja, das war Andreas von Reti. Mit einer sehr spannenden Sendung, würde ich sagen. Unsichtbare Macht, unsichtbare Mächte. Er hat auch ein Buch geschrieben, Unsichtbare Macht und viele Bücher. Also ein eigenes Buch über die Bilderberger etc. Also wirklich erstaunlich.